بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من جاءت مغدا الله سبحانه وتعالى زكت القرآن منا die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken vom Gedenken Allahs, von der Verrichtung des Gebets, von der Entrichtung des Zakat, die einen Tag fürchten, an dem die Herzen und Augen nicht umgekehrt werden, damit Allah ihnen das Beste von dem vergelte, was sie getan haben, und ihnen seiner und ihnen von seiner Huld noch mehr gebe, und Allah versorgt, wen er will, ohne abzurechnen. Meine lieben Brüder, das sind Männer. Das ist ein Mann. Ein Mann. Das ist die Beschreibung von einem Mann. Ein Mann ist nicht jener. Ein Mann ist nicht jener, der seine Frau schlägt, der seine Kinder schlägt, der viel Alkohol trinkt, der den ganzen Tag Glücksspiel ist, der den ganzen Tag nicht zu Hause ist, der die ganze Woche nicht zu Hause, außer wenige Tage, der sich beschäftigt mit anderen Sachen, der viele Muskeln hat und stark ist. Das ist kein Mann. Ein Mann ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, O ihr, die ihr glaubt, lasset euch durch euer Vermögen und eure Kinder nicht von Gedenken Allahs abhalten. Und wer das tut, das sind die Verlierer. Ein Mann ist jener, der sich nicht ablenken lässt vom Gedenken Allahs. Ein Mann ist jener, der sich nicht ablenken lässt vom Gebet, vom Koran, von Zakat, von guten Taten. Ein Mann ist jener, der Allah subhanahu wa ta'ala kennt, der seine Religion kennt, der seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam kennt. Denjenigen nennt Allah subhanahu wa ta'ala einen Mann. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, unter den Gläubigen gibt es Männer, hört mal zu, unter den Gläubigen gibt es Männer, die das halten, was sie mit Allah abgemacht haben. Passt auf. Nicht jeder Muslim ist ein Mann. Nicht jeder Mu'min ist ein Mann. Was ist ihre Eigenschaft? Sie halten das, was sie sagen, was sie versprochen haben. Sie übertreten die Grenzen Allahs nicht. Sie tun, was ihnen anbefohlen wurde. Das ist ein Mann. Sie sind aufrichtig in dem, was sie sagen. Sie sind aufrichtig in dem, was sie tun. Ihr Herz ist aufrichtig gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind Männer. Sie fürchten sich und sie weinen um ihren Zustand im Jenseits. Sie fragen sich selbst, ob sie von den Leuten des Paradieses oder doch von den Leuten des Höllenfeuers sind. Sie fürchten einen Tag, an dem die Herzen und Blicke umgekehrt werden. Sie fürchten diesen Tag, an dem die Herzen und Blicke umgekehrt werden, wegen dem gewaltigen Schrecken, wegen dem gewaltigen Horror an jenem Tag. Ja, sie weinen. Sie weinen viel. Sie weinen viel, denn sie haben Angst. Sie haben Angst um ihr Jenseits. Sie weinen viel. Warum? Weil das ist unser Ziel. Unser Ziel ist das Paradies. Unser Ziel ist das Paradies. Doch sie haben Angst, dass sie nicht von den Paradiesbewohnern sind. Und was ist mit uns, liebe Brüder? Was ist mit uns, dass wir nicht weinen? Was ist mit uns, dass wir nicht darüber nachdenken? Wahrlich, wir fürchten von unserem Herrn einen finsteren und unheilvollen Tag, sagen sie. Und die Sahaba weinten aus diesem Grund viel. Sie beteten die ganze Nacht. Sie weinten die ganze Nacht. Was ist mit uns? Wo sind wir? Warum weinen wir nicht? Warum beten wir nicht? Warum fürchten wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht? Nein, wir hören viel und wir sagen viel. Weint ein Mann? Oder wir hören, ein Mann weint doch nicht. Ein Mann weint nicht. Stark und mutig und kräftig, ein Mann weint nicht. Und ich sage euch, meine lieben Brüder, ich sage euch richtig, wenn es um Angelegenheit der Dunya geht, ein Mann weint nicht. Ich stimme mit euch an, vielleicht sollte er nicht weinen in dieser Sache. Da kann man sich drüber streiten. Aber um Angelegenheit des Jenseits, ein Mann weint. Das ist ein Mann. Am Angelegenheit des Jenseits, er weint, denn er weiß nicht, ob er von den Bewohnern der Hölle oder den Bewohnern des Paradieses ist. Ein Mann, er weint aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Mann, er weint vor seiner Abrechnung, vor seinem Buch. Er hat Angst davor. Doch meine lieben Brüder, wie sollen wir uns fürchten vor Allah subhanahu wa ta'ala? Und wir kennen ihn nicht. Wir wissen nicht, warum er uns erschaffen hat. Wir wissen nicht, was es gibt im Feuer und was es gibt im Paradies. Wir müssen doch all diese Sachen lernen, meine lieben Brüder. Wir müssen wissen, wer unser Herr ist. Wir müssen wissen, was unsere Religion ist. Wir müssen wissen, wer unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist. Ich sage nicht, dass wir alle Gelehrten werden sollen. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Doch wir sollten so viel lernen, dass wir jenen Tag fürchten, einen Tag, der finster und unheilvoll ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wir uns beeilen. Warum? Warum sollen wir uns beeilen? Damit wir von jenen Leuten sind, die das Paradies bekommen. Damit wir sterben als Muslime. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Muadh: O Muadh, kennst du das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern? Kennst du das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern? Und das Recht seiner Diener gegenüber Allah? Ja Allah, wir haben Rechte gegenüber dir. Ja Allah, du hast Rechte gegenüber uns, aber wir, deine Diener, nicht deine Schöpfung. Wir sind nichts wert. Wir haben Rechte gegenüber dir, ja Allah. Naam, wir haben Rechte. Ja, wir haben Rechte gegenüber Allah. Was sind die Rechte? Was sind die Rechte? Mu'adh sagt, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Recht Allahs gegenüber seinen Diener ist, dass sie ihn einzig und alleine anbeten und ihm nichts beigesellen. Das ist das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wir ihm nichts beigesellen. Dass er ein einziges ist. Dass wir in unseren allen Taten ihn einzig und allein anbeten. Dass wir nicht Schirk machen. Dass wir in dieser Sache mit Tawhid sterben. Und wenn wir das machen, was ist dann, O Gesandte Allahs? Und das Recht seiner Diener ist, dass er sie nicht bestraft, wenn sie ihm nichts beigesellen. Schaut mal. Das Recht, wenn wir sterben und wir haben Allah nichts beigesellt, als ob wir sagen könnten, ja Allah, ich habe dir nichts beigesellt, es ist mein Recht, dass du mich nicht bestrafst. Wer sind wir, dass wir das sagen können? Allah hat uns das Recht gegeben. Allah hat uns das Recht gegeben. Wenn wir ihm nichts beigesellen, dann werden wir nicht bestrafen. Subhanallah. Und dann sagt Mu'adh, radiallahu anhu, soll ich denn die Menschen nicht diese frohe Botschaft geben? Soll ich sie nicht darüber informieren, wie schön das ist? Die brauchen nur La ilaha illallah sagen, sie brauchen nur Allah nichts an, ha? Sie brauchen nur mit ihrem Herzen daran glauben und Allah nichts beigesinnt, dann sind sie im Paradies. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, nein, tu das nicht, denn sonst verlassen sie sich drauf. So in der Art, als ob sie dann nichts mehr für das Paradies tun. Sie verlassen sich drauf, wenn sie sagen, ja, ich sage La ilaha illallah, ja, mit Herzen, und dann ich bin gut, dann muss ich keine Taten machen, Allah bringt mich ins Paradies. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi gesagt, nein, wir bringen diese Botschaft nicht. Dann verlassen sie sich drauf und sie tun nichts mehr. Sie bemühen sich nicht in ihrer Religion. Und in der Überlieferung von Muslim, von Jabir radiallahu anhu, sagt, zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam kam ein Mann und sagte, O Gesandter Allahs, was sind die Mujibatan? So, Mujibatan kann man verstehen, was sind die Pflichten, was der Grund, so als ob er fragen will, was sind die Gründe fürs Feuer, was sind die Gründe, oder was macht mich, was ist die Pflicht, die mich ins Feuer bringt und ins Paradies bringt? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer stirbt und hat Allah nichts beigesellt, der kommt ins Paradies. Wer stirbt und hat Allah nichts beigesellt, der kommt ins Paradies. Und wer stirbt, er hat Allah was beigesellt, der kommt ins Feuer. Subhanallah. Eine gewaltige Aussage. Ein Hadith im Bukhari Muslim, der vorige auch. Allah subhanahu sagt, Männer, die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken, vom Gedenken Allahs, von der Verrichtung des Gebets, von der Entrichtung der Zakat, die einen Tag fürchten, an dem die Herzen und Augenlichter umgekehrt werden. Sie bevorzugen die Taten des Paradieses, anstatt die Taten und das Vermögen des Diesseits. Warum? Damit Allah ihnen das Beste von dem vergelte, was sie getan haben, und ihnen von seiner Huld noch mehr gebe. Sie wollen den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Sie wollen das höchste Paradies, Al-Firdaus Al-A'la. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und er wird sie für ihre Geduld mit dem Paradies und seidenen Gewändern belohnen. Und einem Paradies, daran sind Bäche von Wasser, dass sie nicht faulig wird, und Bäche von Milch, deren Geschmack sich nicht verändert, und Bäche von berauschenden Getränk, ein Genuss für die Trinkenden, und Bäche von geläutertem Honig, darin werden sie Früchte aller Art bekommen und das Beste, Vergebung von ihrem Herrn. Was noch? Und Hur al-Ain, die wie wohlbehütete Perlen gleichen. Was noch? Was noch? Wer Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, wer vor Allah subhanahu wa ta'ala weint, was ist für ihn? Und wer das Antlitz seines Herrn fürchtet, dem gebühren zwei Paradiesgärten. Nicht nur eine. Wenn du dich vor Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest, du bekommst nicht nur ein Paradies, du bekommst zwei. Zwei, das ist für jemanden, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Das ist für jemanden, der, wenn er Allah subhanahu wa ta'alas Bestrafung hört, wenn er Allah subhanahu wa ta'alas Gewaltigkeit hört, davor weint, für den sind zwei Paradiesgärten. Und Allah wird ihre guten Taten, jene, die sich fürchten vor Allah subhanahu wa ta'ala, annehmen, ihre schlechten Taten von ihnen entfernen und ihre guten Taten noch mehren. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer mit einer guten Tat kommt, den verzehnfachen wir es. Du bringst eine gute Tat, Allah gibt dir Zinsen drauf, aber halal. Allah gibt dir das Zehnfache von dieser Sache. Und in einem Hadith heißt es, bis zu 700-fachen und noch mehr. Subhanallah. Eine gute Tat, nicht nur Zehnfache, bis zu 700-fache und noch mehr. Und Allah mehrt es, wem er will, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt, meine lieben Brüder, ich frage euch, wollt ihr denn nicht von jenen sein? Wollt ihr nicht von jenen sein, die diese Belohnung bekommen, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten? Und na wallahi, wir alle werden sagen, na'am, wir wollen alle von diesen sein. Doch das Problem, meine geehrten Brüder, ist die zweite Frage. Das Problem ist die zweite Frage, in der es heißt, tun wir genau das, was sie auch tun? Handeln wir genauso wie sie handeln? Fürchten wir Allah, so wie sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchten? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von ihnen machen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies einführen.